1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Talkwoche. Schön, dass ihr da seid. Wir sind auch da. So gehört sich das ja auch. Und wir fangen ja immer mit einer freien und offenen Themenrunde an. Und das soll auch heute und diese Woche so sein. Also wer gerne mit mir sprechen möchte heute Nacht, egal über was, der möge sich bitte melden unter 0800 220 5050, eine kostenfreie Nummer, oder mailt uns domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Und der erste Anruf heute Nacht, der heißt Michael. Und Michael ist 56 Jahre alt. Guten Morgen, Michael. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Michael. Um was geht's? Schön, mal mit dir reden zu können. Ja, schön, dass du da bist. Ja, nur leider habe ich keinen so schönen Grund anzurufen. Naja, gut. Es geht um den Suizid meines Sohnes, der vor einer Woche hier geschehen ist in meiner Wohnung. Ja. Er hat sich mit 21 Jahren das Leben genommen. Bei euch in der Wohnung? Ja. Wohnt ihr zusammen? Oder? Ja, ich bin alleinerziehend gewesen. Ja. Mit meinem Sohn zusammen 19 Jahre. Ich habe ihn genommen, wo er 2,5 Jahre war. Mhm. Und ich war morgens zwischen 4 und 7 tätig für die Zeitung hier bei uns in der Stadt. Ja. Und in dieser Zeit hat er sich von der Welt verabschiedet. Wie hat er das gemacht? Ja, er muss das auch schon von langer Hand geplant haben. Er hat das gemacht mit einer Stickstoffflasche, die verbunden worden ist mit einer Tauchermaske, die fürs Eistauchen benutzt wird, eine Vollgesichtsmaske, und hat sich halt diesen Stickstoff zugeführt. Und ich habe das dann im Internet nachgelesen, das ist eine sehr humane Methode des Sterbens. Und es geht doch relativ schnell. Er ist wohl dann nach 10, 15 Sekunden bewusstlos. Mhm. Und nach 3 bis 6 Minuten soll dann der Tod eintreten. Aber dann muss er das ja wirklich akribisch vorbereitet haben. Ja, hat er gemacht. Ja. Ich habe das dann im Nachhinein verfolgen können durch über seinen PC, den ich dann so ein bisschen untersucht hatte. Mhm. Und da hat er dann die ersten Sachen, die er dann brauchte, das waren glaube ich 3 oder 4 Teile insgesamt, Ende August bestellt. Und am Anfang September kamen dann auch noch welche. Hm. Und ich habe das leider Gottes nicht mitbekommen. Du hast ihn dann, als du von deiner Arbeit zurückkamst, hast ihn tot in der Wohnung gefunden. Ja, ich wollte dann in die Wohnung rein. Und dann habe ich nur gemerkt, wie der Schlüssel von innen steckte. Habe ich dann von draußen das Türschild abmontiert und dann den Schlüssel so gesehen, dass ich den rausbekomme. Und mit dem Zweitschlüssel bin ich dann hier in die Wohnung rein. Warst du da schon skeptisch, dass der Schlüssel steckte? Ja, irgendwie schon. Ja. Und wo ich dann hier im Wohnzimmer dann so ein paar Kartons auf der Erde liegen sah, habe ich gedacht, was ist denn hier passiert? Hm. Und dann gleich ins Schlafzimmer rein und dann lag er da mit dieser, das war ein grauenhafter Anblick auch irgendwo, mit dieser schwarzen Tauchermaske auf. Ja. Und dann schlauchte dieser Stickstoffflasche und er war auch schon steif. Das muss aber schon, ja wie gesagt, wenn der Tod so schnell eintritt, ist das natürlich schnell passiert. Aber selbst in dem Moment, als du ihn da hast liegen sehen mit der Maske, denkt man doch noch nicht, dass er sich das Leben genommen hat, sondern dass er irgendeinen Scheiß macht oder so. Ja, kann man gar nicht realisieren, richtig. Mhm. Aber ich habe sofort die Maske abgerissen. Und dann hast du es gesehen. Hab Marcel gerufen und hab geschüttelt, und aber er war schon so steif und so kalt. Und ja, und da ist man ist ja erstmal schockiert, man kann auch gar nicht weinen. Und dann, ich kann mir vorstellen, dass man da erstmal wie gelähmt ist, dass man gar nicht weiß, was macht man denn dann? Das war früh morgens, ne? Ja, was macht man? Richtig, ich habe dann erstmal eine Schwester angerufen. Dann sagte er nur, nein, nein, nein, das kann nicht sein. Und dann 112, habe dann gesagt, dass mein Sohn Suizid begangen hat. Ja, und dann kamen die vorbei und dann ging das so weiter. Kriminalpolizei muss ja in dem Fall eingeschaltet werden. Ja. Michael, hast du irgendeinen einen Anknüpfungspunkt, warum er das getan haben könnte? Ich überlege ja schon die ganze Woche, jetzt vielleicht herauszufinden, was der ausschlaggebende Punkt war, warum er diesen Entschluss gefasst hat. Er hat nichts hinterlassen. Er hat nichts hinterlassen. Ich habe dann auch noch seinen PC abgesucht. Ich habe also noch keine Hinweise gefunden. Vielleicht passiert das irgendwie später noch, ich weiß es nicht. Und wenn du dich jetzt zurückerinnerst, die letzten Tage, Wochen, Monate, ist dir irgendetwas an ihm aufgefallen? Ja, ich muss dazu sagen, mein Sohn ist an und für sich sowieso ein relativ ruhiger, stiller Typ gewesen. Mhm. Er hatte auch keinen Freundeskreis. Die meiste Freizeit hat er vor seinem PC oder vor seiner Spielekonsole verbracht. Also keine Freundin, keine Beziehung? Auch nicht, noch nie eine Freundin gehabt. Ja. Was hat er beruflich gemacht? Ja, das war jetzt so. Er hatte Anfang des Jahres ein bezahltes Praktikum angefangen als Bürokaufmann und ab 1. August ist das dann umgewandelt worden in eine offizielle Lehrstelle. Also eigentlich ganz gut. Ja, er hatte Realschulabschluss gehabt, er hat danach noch Abitur gemacht. Und ich war auch so stolz auf den Jungen gewesen. Das ist dein einziges Kind? Ja. Wo ist die Mutter? Ja, die Mutter, da hatten wir keinen Kontakt mehr zu. Die lebt oben an der Nordseeküste. Mhm. Er hat eigentlich noch eine leibliche Schwester. Die ist von meiner Frau aber auch dann später zur Adoption freigegeben worden. Mhm. Und da war auch kein Kontakt zwischen den beiden Kindern. Aber du hast jetzt die Mutter informiert? Nein, noch nicht. Das wollte ich erst machen, wenn das zumindest die Trauerfeier beendet ist. Sie hätte auch keinen Wert darauf gelegt, denke ich mal. Ach so. Und wäre auch bestimmt nicht hier runtergekommen. Das ist jetzt eine andere Geschichte, was jetzt zu weit führen würde. Ich verstehe, ja genau. Michael, wie war denn dein Verhältnis zu deinem Sohn? Ja, ich sag mal, wir waren wie so Kumpels. Mhm. Ja, Kumpels heißt ja, dass man gut miteinander umgeht, aber man erzählt sich auch nicht gerade die Herzensangelegenheiten. Ja, so kann man das nennen, richtig. Ja. Und die letzte Zeit, also seitdem er jetzt auch diese Lehrstelle dann, am 5. August hat er die Lehrstelle ja schon wieder geschmissen. Hm. Ach so, die hat er geschmissen. Ja, richtig. Also nach 5 Tagen, offiziell praktisch nach 5 Tagen hat er die schon wieder geschmissen. Und da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, jetzt irgendwas stimmt jetzt hier nicht. Er ging mir immer mehr aus dem Weg. Der Junge muss ja in einer ganz großen Not gewesen sein. Ja, in einer ganz großen Verzweiflung, wenn er das auch noch... Er hat es ja regelrecht recherchiert, wie man es offensichtlich am besten macht. Ja. Hat Aktionen reingesteckt und Dinge sich kommen lassen, wie du es gerade beschrieben hast. Was hat sich da angestaut bei dem? Ja, das möchte ich auch gerne wissen. Das ist ja furchtbar, wenn man so als nächster Angehöriger da steht und hat so eine Katastrophe in der Familie und man weiß überhaupt gar nicht, warum. Ja, ich als einzigsten eine Vermutung kann ich ja nur aufstellen. Meine Mutter, also seine Oma, ist im April verstorben. Ob das bei ihm auch so ein bisschen was ausgemacht hat. War die eine wichtige Verbindungsperson? Ja, ich denke mal, dass das so eine Art Mutterersatz für meinen Sohn war, weil er ist auch in der Kindheit mit den Großeltern groß geworden. Mhm. Leider Gottes hat der Junge aber auch viele Schattenseiten des Lebens schon erleben müssen. Ich war vor 2 Jahren hier in der Klinik gewesen mit Depressionen, wo er mich dann besucht hatte, hat er auch nicht gerade so einen guten Einblick da bekommen und den Tod meines Vaters und den Tod meiner Mutter mit beiden Malen einer langen Leidenszeit vorher. Ja, also eine ganze Menge mitgekriegt. Ja, du sagst, er hat keinen Freundeskreis. Nein. Also er war auch nicht in einer bestimmten Szene irgendwie verwoben, gar nicht. Er war eigentlich viel alleine. Nicht getrunken, nicht geraucht, keine Discos, keine Kneipen, gar nichts. Hm. Eigentlich ein ganz lieber Junge, eben nur so sehr, sehr zurückgehalten. Ja? Aber vielleicht war genau das der Grund, dass er sehr einsam war und sehr, sehr in sich eingesperrt war, dass er so verzweifelt war, vielleicht nicht. Ich meine, mit 21 Jahren müsste man ja eigentlich schon mehr machen, als das, was du gerade von ihm gesagt hast. Vielleicht war eigentlich das schon, ja, richtig. Hast du ihn mal gefragt, warum gehst du nicht mehr raus oder was ist mit Freundinnen und... Ja gut, das habe ich jetzt so nicht direkt gefragt. Ich habe dann nur immer gemerkt, es stimmt mit dem Jungen nicht, irgendwas stimmt mit dem Jungen nicht und habe dann immer versucht, ich sage Marcel, wenn irgendwas ist, du kannst nicht mehr über alles reden. Aber der hat einfach dicht gemacht. Meine Schwester hat es versucht und war auch nicht. Nun liegt es ja nahe, dass man dann als naher Angehöriger sich in irgendeiner Weise Vorwürfe macht. Hätte ich mal doch da und da. Ist es bei dir genauso? Ja, so ein bisschen macht man sich das jetzt schon, ja. Mhm. Ich habe dann, wie gesagt, im Nachhinein, ich habe das mit deinen Mitarbeitern vorher auch besprochen, habe ich dann gesehen, dass er im Internet recherchiert hatte, da nach einer Anleitung zum selbstbestimmten Sterben. Mhm. Sowas habe ich dann bei ihm gefunden und dann auch eine Anleitung, wie er sich das alles hier zusammenbaut, mit der Stickstoffflasche und der Maske. Ja. Im Nachhinein aber erst. Mhm. Ich war also nicht so, dass ich bei ihm jetzt geschnüffelt habe im PC. Hätte ich das gemacht, hätte ich vielleicht noch einschreiten können. Ja gut, aber das macht man ja nur auch nicht. Nee, das macht muss man ich mir da was vorwerfen? Ich denke eigentlich nicht, oder? Nein, das macht man wirklich nicht. Man kann höchstens sagen, ich hätte ihn vielleicht gezielter ansprechen müssen und ihn noch genauer fragen, was los ist. Aber das ist immer leicht gesagt. Und je nachdem, wie euer Verhältnis war, hätte er vielleicht auch gar nicht darauf reagiert. Ja. Dass es jemand war, der alles in sich hineingefressen hat und alles für sich behalten hat. Es gibt ja die wahnsinnigsten Geschichten, wo die, wo auch Ehefrauen oder ganz enge Angehörige von Menschen, die sich selbst töten, nichts ahnen, gar nichts, gar nichts. Ja, ja, also, dass irgendwas nicht stimmte mit ihm, das hat man ja gemerkt, aber dass er dann gleich so einen Schritt geht, da wäre ich nicht drauf gekommen. Wir haben ja, das ist noch gar nicht lange her, Robert Enke erlebt. Ja, natürlich, habe ich auch gedacht. Ein Prominenter, wo auch niemand mit gerechnet hatte im Umfeld und dann ganz passiert sowas. Und hinterher stehen alle fassungslos da und denken, was hier, haben wir etwas übersehen, haben wir einen Fehler gemacht? Genau. Ich weiß es nicht. Nee. Vielleicht sollte man genauer hinschauen, aber vielleicht war die Erkrankung oder die Verzweiflung so stark, dass man ihn auch nicht hätte erreichen können. Man weiß es nicht. Ja, das kann natürlich sein, dass er schon wirklich so darauf fixiert war. Vielleicht, ja. Vielleicht. Ich habe die letzte Zeit noch normal mit ihm machen können. Wir sind einkaufen gefahren. Wir hatten auch Tage, wo wir uns gut unterhalten haben. Mhm. Von daher gesehen habe ich so einen Schritt also nie vermutet, um Gottes Willen. Also die Beisetzung steht jetzt noch an. Ja, das ist die Trauerfeier, die ist heute Morgen um 11. Ach, heute Morgen ist die. Dann ist die Urnenbeisetzung in der Regel so 2 bis 3 Wochen später. Das heißt, heute ist ein schwerer Tag für dich. Ja, heute ist ein schwerer Tag, richtig. Ist das eine große Beisetzung oder eher im sehr kleinen Kreis? Kleiner Kreis, meine Schwester und ich und dann halt ein paar Freunde von mir, von meiner Schwester. Ja. Weil wie gesagt, der Freundeskreis war ja nicht da bei meinem Jungen. Ja, hast du Angst vor dem Tag heute? Ja, ich habe schon ein ganz komisches Gefühl, weil ich das auch dieses Jahr schon mal mit meiner Mutter durchgemacht habe. Das ist auch verständlich. Und jetzt wieder da in diese Trauerhalle reinzugehen. Ja, furchtbar, furchtbar. Dann die Musik, die er gerne hört, habe ich dann ausgesucht. Ich weiß jetzt schon, dass mir da die Tränen fließen. Ich bin jetzt relativ gefasst, aber ich zumindest darüber, denke ich mal. Aber in Tränen sieht es anders aus. Aber es ist ja auch normal, dass die Tränen da fließen. Ja, es ist dein Sohn. Kommen. Ja, die sollen kommen. Es ist dein Sohn und der ist auf tragische Weise verstorben oder hat sich das Leben genommen. Und das ist alles traurig und furchtbar. Da gibt es gar nichts zu reden. Ja. Michael, dann wünsche ich dir, dass du heute durch den Tag gut durchkommst und vor allen Dingen die nächsten Wochen und Monate auch. Und, ja, danke, danke. Ich wollte gerade sagen, vielleicht findet sich ja doch irgendwann nochmal ein Anhaltspunkt, aber es kann ja durchaus sein, dass man es nie erfahren wird, was los ist. Das kann sein, ja, das weiß ich noch nicht. Ich habe noch eine Bitte, Jürgen, sollten jetzt irgendwelche Leute zuhören oder zusehen, die vielleicht so ein ähnliches Schicksal mitgemacht haben, kannst du gerne... Gerne. Adresse weiterleiten. Gerne. Machen wir gerne eine Verknüpfung zwischen euch. Also wenn ihr mit Michael Kontakt haben möchtet, sehr gerne. Machen wir, Michael. Verspreche ich dir. Ja, okay. Dann alles Gute für den Tag heute und für die nächsten Wochen. Vielen Dank, dass ich mit dir reden durfte. Sehr gerne. Schöne Grüße an dein Team im Hintergrund. Dankeschön. Fürs Vorgespräch. Dankeschön. Und wenn mach weiter so. Du hilfst bestimmt vielen Leuten damit. Dankeschön, Michael. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss, Jürgen. 0800 220 5050, die Nummer, und hier ist die Nicole, und Nicole ist 24. Guten Morgen, Nicole. Ja, hallo, Domian. Hallo, Nicole. Um was geht's denn bei dir? Ja, bei mir geht's darum, dass ich meinem Freund hörig bin. Ja, wie lange seid ihr zusammen schon? Wir kennen uns seit 6 Jahren, haben 3 Jahre eine Affäre gehabt und sind seit 3 Jahren fest zusammen. Ja. Und was heißt jetzt genau, hörig bin? Beschreib's mal. Ja, also er behandelt mich sehr schlecht. Mittlerweile ist es soweit, dass er mich teilweise schlägt. Vorher waren es nur Beleidigungen, das waren Erniedrigungen. Wann schlägt er dich? In welchen Situationen? Das können ganz banale Sachen sein. Wir sind am Rumflaxen und auf einmal empfindet er es nicht mehr als Spaß. Ach. Und dann schlägt die Stimmung so schnell um. Ja, also ein Beispiel, ich habe ungefähr 2 Meter entfernt von ihm gesessen und bin in einer Diskussion und gestikuliere halt mit den Händen, aber nicht irgendwie in seine Richtung. Und er war der Meinung, ich wäre ihm zu nah, und dann hat er mir auf die Hand geschlagen. Oder ich stehe im Türrahmen vor ihm und sage irgendwas und er meint, ich will ihm den Weg versperren. Da hat er mich so geschubst, dass ich halt gegen die gegenüberliegende Wand gefallen bin und solche Sachen. Das ist also für mich auch überhaupt nicht absehbar, sondern das passiert dann einfach. Und du sagst auch, dass er dich verbal, also mündlich verletzt und demütigt. Absolut, ja. Wie macht er das? Er wird beleidigend, also das sind Beleidigungen, die gehen so dermaßen unter die Gürtellinie, dass ich die hier gar nicht erwähnen möchte. Er sucht sich... Sag mir dennoch ein Beispiel, damit wir uns das auch vorstellen können, was das für Gefühl für dich ist. Das kannst du ruhig ja auch aussprechen, die Beleidigung. Ja, was hat er gesagt? Das ist von du dreckige Nutte bis hin zur Schlampe, bis hin du Hure. Also es ist wirklich unterstes Niveau. Ja, er nutzt auch wirklich alle Sachen, die ich ihm mal anvertraut habe, im Streit aus, um mich damit zu verletzen, um mich niederzumachen. Wie reagierst du denn, wenn er so drauf ist? Oder wenn er das macht? Die erste Zeit habe ich wohl ganz normal reagiert. Ich habe ihn rausgeschmissen und habe gesagt, ich möchte jetzt erstmal meine Ruhe haben. Das Ergebnis war aber immer dasselbe, dass ich mich gemeldet habe, er sauer auf mich war, weil ich halt ihm diese Konsequenz aufgewiesen habe und ich mich entschuldigt habe. Du hast dich entschuldigt? Ich habe mich entschuldigt. Dass du ihn rausgeschmissen hast? Genau, ich habe mich entschuldigt. Also ihr wohnt nicht zusammen? Nein, wir wohnen nicht zusammen. Ich bin extra 300 Kilometer hier hingezogen vor 3 Jahren. Wir sind trotzdem nicht zusammengezogen. Wir sehen uns nur am Wochenende. Ich habe gerade so eine Assoziation gehabt, aber die ist wahrscheinlich jetzt völlig daneben. Aber ich sag's trotzdem mal, so wie du es gerade beschrieben hast, so gehen auch oft Leute miteinander um, aber im Rollenspiel beim SM-Sex. Genau, das war die Grundlage, warum wir uns kennengelernt haben. Ach so, das war die Grundlage sogar? Ja, richtig. Ach. Ich möchte aber, also dein Team hatte das auch angesprochen, ich möchte da bitte nochmal ganz extrem distanzieren. Normalerweise ist in dieser Szene im SM, gerade im devot-dominanten Spiel, Achtung und Respekt voneinander ganz hoch gestellt. Also nochmal, das ist mir, habe ich ja gerade jetzt gar nicht so also gedacht. Okay. Das heißt, ihr hattet früher SM-Sex miteinander? Ja, den haben wir also bis vor kurzem noch gehabt. Ja, und da bist du auch in der untergeordneten, also in der devoten Rolle. Genau. Das heißt, das, was er mit dir in diesem Spiel macht, was ja okay ist in einem Spiel, darauf einigt man sich ja, das zieht er jetzt ins reale Leben rüber. Genau. Aber du wiederum verhältst dich im realen Leben auch ähnlich, indem du dich entschuldigst, wenn er quasi dich so behandelt hat und du ihn deshalb rausgeschmissen hast, entschuldigst du dich hinterher. Ganz genau. Also du bist im realen Leben dann auch devot. Ja, absolut. Es ist halt kein Devotsein mehr im klassischen Sinne, sondern es ist wirkliche Hörigkeit. Hörigkeit. Ja. Ich habe mein ganzes soziales Umfeld, mein ganzes Leben auf ihn eingestimmt. Ich habe also gar keine Kontakte mehr. Das heißt, so gut wie gar keine. Du leidest darunter? Dir ist das rational bewusst, dass du das eigentlich alles falsch machst? Genau. Du stehst neben dir und guckst dir das an, wie du dich falsch verhältst, aber du kannst nichts dagegen tun. Genau. Hast du es ja schon mal versucht, mal vielleicht ein bisschen härter mit dem umzugehen? Ja, ich bin ganz selbstbewusst an die Situation rangegangen, habe mir gesagt, Mensch Nicole, du weißt ganz genau, dass du das kannst und habe das Ganze sogar ganz strikt beendet, die ganze Beziehung beendet und dachte mir, na, der meldet sich schon, was er natürlich nicht getan hat und bin dann nach 3 Tagen wieder zurück, ganz reumütig und habe mich entschuldigt. Reumütig und du hast dich entschuldigt? Ich habe mich entschuldigt und es ist auch seine Masche, dass er das dann noch 3 Wochen durchzieht. Also er geht mir auch fremd zum Beispiel und das macht er dann ganz bewusst in diesen Zeiten. Also ich muss dann noch 3-4 Wochen richtig leiden, bis er dann wieder sagt, so ist okay. Ist das heftig, Mann? Ja, ich weiß. Du weißt gar nicht, wie meine letzten 3, ich habe 25 Kilo in den letzten 3 Monaten abgenommen. Ich esse nichts mehr, ich mache nichts mehr. Du bist ein Sklave von diesem Mann. Ja. Und wir sehen uns am Wochenende. Das ist das Makabere daran, wenn er wenigstens hier wohnen würde und ich noch finanziell abhängig wäre oder sowas. Aber nicht. Also du hast ja dein eigenes Leben, du könntest komplett alleine existieren. Du hast deinen Job und deine Wohnung, alles ist. Aber du hast nur keine Menschen mehr um dich herum, kein soziales Gefüge. Genau. Das ist alles auf ihn gerichtet. Alles hängt von ihm ab. Und er spielt diese Macht erbarmungslos aus. Genau. Er macht genau alles. Wahrscheinlich geht er auch immer weiter. Merkst du das? Dass er immer, immer, dass er die Grenzen immer weiter zieht und. Früher war es halt wirklich, waren es nur die Beleidigungen. Mhm. Da habe ich immer gesagt, ach komm, da stehst du drüber. Mhm. Man redet sich das dann ja noch so schön. Mhm. Manchmal hat er sich ja früher sogar noch entschuldigt. Ja, mittlerweile sind es Handgreiflichkeiten und da kommt nicht. Also er hat, als er mir die auf die Hand geschlagen hat zum Beispiel, da hat er geweint, der hat bitterlich geweint. Mhm. Und ich dachte, jetzt kommt eine Entschuldigung. Mhm. Aber es kam dann, ich heul jetzt nicht, weil es mir leid tut, sondern ich heule, weil ich noch weiter reinschlagen könnte. Boah, das ist Er heult, weil er noch weiter reinschlagen könnte? Ja, die Wut. Das war die Wut, die ihn hat weinen lassen, aber nicht, dass es ihm leid hat. Nicole, ich prognostiziere, wenn da nicht was passiert. In einem halben Jahr schlägt er weiter rein. Ja, Wenn er das jetzt schon so ausgedrückt hat, ist er kurz davor, dieses Tabu auch noch zu überschreiten. Ja, und also irgendwann landest du im Krankenhaus. Ich habe aktuell jetzt, heute ganz aktuell, die Beziehung beendet. Das ist gut, aber du musst es natürlich auch durchziehen. Ja. Ich brauche da Hilfe. Ja, du brauchst Hilfe. Das ist mir völlig klar. Das wollte ich dir jetzt auch sagen. Das ist für mich ein absolut klarer Fall, dass du unbedingt und so schnell wie möglich in eine therapeutische Behandlung musst. Ja. Ich merke, dass du willens bist und du es auch versuchst. Und wenn du heute den Kontakt wieder abgebrochen hast oder die Beziehung, wäre es ganz einfach zu sagen, ich muss es nur durchhalten und schon ist es geschafft. Aber genau das ist ja die Schwierigkeit. Genau, richtig. Mhm. Das ist ein ganz großes Problem in deiner Psyche. Ja. Dass du so offensichtlich so merkwürdig gestrickt bist, dass du so funktionierst. Und das muss ein sehr kluger Therapeut aufbrechen mit dir. Ja. Nur so, ich glaube auch, so wie du es gerade geschildert hast, dass du das vielleicht alleine gar nicht schaffst. Man weiß es nicht, aber offensichtlich fällt es dir äußerst schwer, nach so vielen Jahren. Ja, ich möchte es alleine auch nicht mehr versuchen. Ich habe einfach die Zeit nicht mehr. Also, wie gesagt, ne, ich habe mittlerweile so viel abgenommen. Ich esse nichts mehr. Es ist so... Alles dreht sich um diese kranke Beziehung. Ja, alles. Restlos alles. Wie hast du denn heute Schluss gemacht? Wie war das? Der Grund war der, dass ich mich auf einer Internetseite angemeldet habe, auf der er auch angemeldet ist. Mhm. Aber ja, er darf es, ich darf es nicht. Ich könnte ja Kontakt mit anderen haben, so ungefähr. Mhm. Was ist das für eine Seite? Das ist so eine Community, sowas wie Wer kennt wen, aber mehr aufs Flirten ausgerichtet. Ja, aber was relativ harmloses. Genau, ich habe mich da angemeldet, weil es dann ein Spiel gab, was mich interessiert hat. Ja. Und er hat es gesehen und die Reaktion war direkt, er hat jetzt keine Lust mehr und er will nicht mehr und er hat mich überall ignoriert und sowas. Und normalerweise ist mein Punkt direkt, mich zu melden, ihn Tag und Nacht anzurufen und das wieder in Ordnung zu bringen. Und in dem Moment habe ich ihm wirklich nur noch eine SMS geschrieben und habe gesagt, so, und du brauchst auf mich nicht mehr warten. So. Für mich ist das hier jetzt beendet. So, das ist gut. Ja. Und das ist gut, dass du heute anrufst. Jetzt wirst du gleich mit meiner Psychologin sprechen, die dir hoffentlich noch ein paar sehr gute Strategien geben kann, dass du die nächsten Tage und vielleicht sogar die nächsten Wochen überstehst, dich nicht bei dem zu melden, bis du in professionelle Hände kommst. Ja. Vielleicht gibt es da vielleicht auch schon direkt Beratungsstellen, wo du hingehen könntest, oder wir wollen mal überlegen. Wichtig ist wirklich jetzt, dass du mit aller Disziplin, die du hast, dich von ihm fernhältst. Keine Mails, keine SMS, keine Anrufe, keine Besuche, gar nichts. Sollte er vor der Tür stehen, nicht die Tür aufmachen. Aber der steht nicht vor der Tür, glaube ich, ne? Ich schätze ihn nicht so ein. Nee, glaube ich auch nicht, wie du ihn schätzt. Der wartet darauf, dass du vor der Tür stehst. Ja, das ist ja so gewohnt. Ja, und genau. Wenn er das 3 Monate aussitzt, das ist ihm egal. Genau, und das sitzt du jetzt auch erstmal aus. Ja. Bis du eine starke Hand an deine Seite noch kriegst, die dich da unterstützt. Du musst was verändern in deinem Leben. Da ist was nicht in Ordnung. Ja. Dieser Defekt, der da offensichtlich ist, stürzt dich ja komplett ins Unglück. Absolut. Ja. Absolut, ja. Ja. Also ich habe ganz oft gedacht, okay, wenn das sich jetzt nicht wieder einrenkt, gerade in der Zeit, wo er dann mich ignoriert hat und sowas, habe ich ganz oft gedacht, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, am liebsten werde ich morgen nicht mehr wach. Ja, aber das ist doch grauenhaft. Wegen so einem blöden Kerl, dass du dein Leben, du bist 24 Jahre alt, irgendwie wegschmeißen willst. Ja. Ist doch bescheuert letztendlich, ja, ne? Wenn man es mal so ganz von außen sieht. Mhm. So, Nicole, meine Psychologin heißt Anja heute Nacht. Die ruft dich jetzt zurück. Und dann beratet ihr beiden, wie du das in der nächsten Zeit hier schaffst. Du darfst dich nicht bei dem melden. Okay. Schreibst dir dick auf den Zettel und klebst dir übers Bett. Ich darf mich nicht bei dem melden. Okay. Liebe Nicole, leg bitte auf, Anja ruft dich gleich an. Okay, du mir. Alles Gute. Toi, toi, toi, alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Gerne, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, ich möchte euch heute schon mal hinweisen auf unser Thema übermorgen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Heißt unser Thema Tiere, ganz einfach Tiere. Und ich frage euch, hat euch schon mal ein Tier krank gemacht, verletzt, schwer verletzt vielleicht sogar? Oder hat euch ein Tier das Leben gerettet? Oder ist vielleicht ein Tier euer absoluter Lebensinhalt, dass ihr sagt, ohne dieses Tier könnte ich eigentlich gar nicht mehr leben? Oder sind euch Tiere schon mal zur Plage geworden, dass Tiere was ganz Grauenhaftes für euch irgendwie in eurem Umfeld dargestellt haben, dass es wirklich eine Plage waren? Also Tiere, ihr könnt euch jetzt schon mal anmelden für das Thema übermorgen Tiere unter domian@wdr.de oder dann gerne auch während und vor der Sendung. Dieses Nummer schon mal als Hinweis für übermorgen. Heute natürlich freie Themennacht und morgen natürlich auch. Hier ist eine junge Dame namens Asia, 26. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Asia. Asia, entschuldige. Asia. Ja. Asia, woher kommt das? Das ist aus dem Türkischen. Aus dem Türkischen. Ja. So, Asia, um was geht's? Domian, ich bin ein sehr, sehr, sehr schlechter Mensch. Aha. Warum? Weil mein Leben seit 4 Jahren aus einer Lüge besteht. Nicht aus einer Lüge, sondern aus vielen, vielen, vielen Lügen, die sich aufeinander gehäuft haben. Was ist die Hauptlüge? Die Hauptlüge ist, dass ich Männern was vorgaukel. Was gaukelst du denen vor? Also ich lerne zum Beispiel Männer kennen, ja, gehe mit dem aus, gehe was trinken, ja, mache denen Hoffnung, bewusst. Auf was? Auf Beziehungen, auf eine Zukunft, auf ein schönes Leben, auf Familie, auf irgendwann mal ein Haus zu haben. Schon beim ersten Mal, beim ersten Ausgehen? Nein, nicht beim ersten Ausgehen. Also man lernt sich so kennen und das ergibt sich dann. Und du gehst mit den Männern auch ins Bett? Nein, das nicht. Nein, also ich gehe dann so mit dem um, dass ich gebe denen das Gefühl, dass ich halt für diese gewisse Sache ein bisschen mehr Zeit brauche. Gaukelst denen aber Gefühle vor? Gefühl, ich weiß, dass diese Männer sich Hoffnung machen. Ja. Ich weiß aber von mir aus, es wird nie zu etwas kommen. Warum? Und es ist nicht nur ein Mann, also dass ich jetzt einen habe und danach kommt der nächste, sondern da sind mehrere parallel laufen. Ja, momentan sind das 3. Und das geht seit 4 Jahren so? Und das geht seit 4 Jahren so und die Lügen werden immer schlimmer. Was ist die schlimmste Lüge? Die Ausreden eher. Also vielleicht kannst du jetzt verstehen, warum ich mich so schlecht fühle oder warum ich denke nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin, sondern ich bin es. Ich habe vor 3 Wochen, weil ich mit dem einen ein Wochenende verbringen wollte, habe ich den beiden anderen gesagt, dass meine Oma gestorben ist. Und deine Oma lebt noch? Ja. Das ist sehr schlimm. Auf einer Beerdigung bin und mein Handy ausgemacht habe und komplett und mit dem anderen ein wunderschönes Wochenende verbracht. Ich verstehe die Tragweite deiner Lüge. Ja, sehr schlimm. Warum machst du das? Warum ich das mache? Ich bin nicht glücklich damit. Warum machst du das denn? Die Männer tun mir absolut nicht leid. Überhaupt nicht. Ich empfinde nichts dabei, wenn die mich angucken. Hast du Hass auf Männer? Ja. Warum? Also wenn ein Mann zu mir sagt, Entschuldigung, ne, Domian, wenn du zu mir jetzt sagst, aber ich gucke deine Sendung jeden Abend, wenn du zu mir sagst, Asia, draußen regnet es, ich muss erstmal gucken, ob es wirklich regnet. Du bist so misstrauisch Männern gegenüber. Ja. Warum? Hast du schlechte Erfahrungen gemacht? Ja, mein erster Freund, ich war 3 Jahre mit dem zusammen und das war wirklich mein erster Freund, also erster überhaupt Kontakt zu einem Mann. Ich habe nach 2,5 Jahren erfahren, dass er mich die ganze Zeit belogen und betrogen hat. Obwohl ich war, also für mich war das der einzige Mann auf dieser Welt und alles andere war weiblich. Ja. Das war der einzige Mann und der komplett. Gab es danach noch eine schlechte Erfahrung mit Männern? Nein. Das war ich habe nie zugelassen. Ich habe mein Herz abgeschaltet. Also wenn ein Mann vor mir heult und Asia, Liebe, ich habe mich in dich verliebt. Also die Griechen... Lass mich fragen, diese Beziehung, die dich so enttäuscht hat, dieser Mann, lief die bis vor 4 Jahren? Ja. Also vor 4 Jahren haben wir uns getrennt und ich habe ihn wirklich vom Herzen geliebt. Und ich weiß nicht, das heißt, dieser Mann hat dir sehr viel Leid zugefügt. Ja, sehr. Er hat meine heile Welt kaputt gemacht. Und der hat dein Herz verletzt. Der hat, ja, wirklich. Also das war der... Und das war ein schlechter Person. Bitte? Das war offensichtlich auch ein schlechter Mensch, dass er dich so behandelt hat. Bis zu dem Zeitpunkt, wo es rauskam, war es für mich, also ich hatte eine wunderschöne Beziehung mit ihm. Okay, aber dann brach die Welt zusammen. Dann brach so meine Welt wirklich zusammen. Und jetzt, also alles und, um mich herum war still. Und jetzt rächst du dich an allen Männern, weil dich ein Mann so verletzt hat? So kann man es so ist sagen. Es, ne? So ist es, ja. Und du begibst dich auf das gleiche, schlimme Niveau wie der Mann, der dich verletzt hat. Ich weiß. Das ist schlimm. Aber das Schlimme daran ist... Weißt du, warum... Lass mich kurz noch erklären. Weißt du, warum ich das schlimm finde? Bitte. Nicht nur, weil du mit den Männern spielst und weil das einfach kein faires Verhalten ist, sondern weil du dir selbst damit auch so schadest. Ja. Ich bin sicher, dass du seit 4 Jahren ein unglücklicher Mensch bist. Bin ich sehr, ja. So. Ich bin ein sehr, sehr einsamer Mensch. Ja. Das meine ich damit. Das heißt, dieser Mann schadet dir heute immer noch. Ja. Und du bist ja letztendlich schuld daran, weil du reagierst auf ihn und diese schlechte Verhaltensweise richtet sich gegen dich letztendlich. Also immer noch hat dieser Mann über dich Macht. Das stimmt. Also er hat wirklich... Und das ist ein Teufelskreis, in dem du da steckst. Ja, und weißt du, Domino, was das Schlimmste ist? Das Schlimmste ist dabei, dass ich nicht Mitleid mit den Männern habe, weil die Gefühle der Männer, die sind mir sowas wie von egal. Ja, weil du Rache übst, weil du Rache ausübst. Ich glaube übrigens nicht, dass du ein schlechter Mensch bist, sondern du bist eine sehr verletzte junge Frau, die sich völlig verrannt hat jetzt im Moment. Aber du bist kein schlechter Mensch. Das heißt, du bist in einem Teufelskreis, den du aufbrechen musst. Ich komme da nicht mehr raus. Doch, da kommst du heraus. Da muss man sich im Klaren drüber sein, was da los ist. Willst du denn, dass dieser Kerl, der dir offensichtlich damals so viel zerstört hat, dass der jetzt nach 4 Jahren immer noch so in dein Leben hineinregiert? Nein, will ich nicht. Eigentlich nicht. Ja, aber du lässt es zu, du forcierst es sogar. Ich habe mich nicht mehr unter Kontrolle. Und glaubst du denn, dass da irgendetwas mit bewirkt ist, wenn du willkürlich irgendwelchen Männern Schaden zufügst? So Quatsch. Es ist Quatsch. Aber Quatsch. Ich kann es nicht lassen. Es dauert vielleicht 2 Wochen, wo ich Kontakt beende und sage, guck mal, so und so sieht's aus. Ich werde dich verletzen. Für mich hat das keinen Sinn. Für mich, ich habe dich angelogen. Mhm. Weitere 2 Wochen später tue ich die nächsten weh. Ja, weißt du, mit dem ich kann nicht, überzeugt mich noch nicht. Wenn man sagt, ich kann nicht, dann sage ich immer, dann versuch's nochmal. Und versuch's nochmal. Zum Beispiel, du sagst gerade, du hast drei Männer zurzeit. Ja. So, diese 3 Geschichten können sofort morgen beendet werden. Die können heute noch nach unserem Gespräch per SMS beendet werden. Mit einer ehrlichen Begründung. Ja. So, dass du sofort, wie man sagt, Tabula rasa, reinen Tisch machst. Und dir einfach für dein Leben gewisse Dinge vornimmst, was du tust und was du nicht tust. Mhm. Ich appelliere nicht nur daran, ich will das nochmal unterstreichen, also dass du dich ordentlich den Menschen gegenüber verhalten sollst, sondern ich appelliere auch an dich, weil ich mir Sorgen um dich mache. Wer so verbittert ist und wer so voller Rache ist, geht dabei selbst immer unter, sage ich dir. Das hat ja, ich finde, das hat nichts mit Rache zu tun, sondern es ist einfach so. Na, was sonst? Ich habe das Gefühl, ich muss ganz, ganz, ganz viele Männer kennenlernen, um den richtigen rauszupieken, damit ich das Gefühl habe, wieder zu lieben. Ich habe null Empfindung. Na gut, wenn jemand von meiner Familie krank ist oder jemand oder Todesfall oder schlimm, irgendwas ganz Schlimmes passiert, Domian, das lässt mich eiskalt. Und das war früher nicht so? Das war absolut nicht so. Also wenn meine Mutter morgen anruft und sage, ach ja, das Haus ist verbrannt, ja okay, dann ist das Haus verbrannt. So, also, lass uns noch mal über deinen Mann reden, der dir so viel Leid zugefügt hat. Der hat dich enttäuscht, weil er andere Frauen hatte. Ja. Hat er dich auch geschlagen? Nein, absolut gar nicht. Mhm. Das war ja das, was mich so gewundert hat. Der hat wirklich... Wenn er bei mir für mich gekocht und gemacht und getan, aber er hat nie in diesen 3 Jahren ein schlechtes Wort verloren, nie. Er hat dich nur offensichtlich fulminant belogen. Ja. Und dir etwas vorgespielt. Etwas vorgespielt, genau. Jetzt frage ich mich, das war die Erfahrung, die du da gerade, die du gemacht hast. Die gebe ich dann weiter. Nee, ich wollte sagen, die haben zu 80% oder 70% wir alle irgendwann mal im Leben gemacht. Ja. Warum reagierst du so krass über? Das verstehe ich nicht. Ja, das ist schon bei mir so eine Krankheit. Das ist schon bei mir Sucht. Ich habe mir das zu Hobby gemacht. Das ist schon für mich ein Hobby, irgendwie morgen, wenn das Handy klingelt, ja. Na, es geht ja weiter, wenn du sagst, ich bin eiskalt, selbst wenn in der Familie jemand sterben würde, würde mich das gar nicht tangieren. Da hört der Spaß ja nun endgültig auf. Dass du dich da, du steigerst dich ja hysterisch da rein. Ja. So, und daher trägst du auch Schuld daran. Ich habe einfach den Eindruck, dass du dich auch nicht richtig disziplinierst und unter Kontrolle nimmst. Du lässt das auch einfach so laufen. Ja, genau so. Und redest rein, ja, ich muss es. Und wenn ich es dann 2 Tage nicht mehr, dann mache ich es wieder. Verdammt nochmal, dann mach es nicht. Ja. Das fällt nicht, das richtige Verhalten fällt nicht vom Himmel für uns alle. Das müssen wir alle uns immer so vor Augen halten, wie verhalte ich mich denn nur richtig? Ja. Du hast dich blind einfach in diese Sache hineintreiben lassen. Genau. Und das ist schon mittlerweile für mich zu einer Norm geworden. Ja, das glaube ich auch, wenn das seit 4 Jahren so ist. Ja. Und ich habe wirklich höchste Eisenbahn, dass ihr verletzt. Ja, das glaube ich auch. Höchste Eisenbahn, dass jetzt was passiert. Ich bin gerade noch ein bisschen unschlüssig, ob ich dir überhaupt einen Psychologen empfehlen soll. Ich glaube, ein Psychologe kann mir da nicht mehr weiterhelfen. Könnte er sicher schon, aber ich habe einfach den Anspruch an dich, dass du das alleine schaffst. Also ja, du bist ja irgendwie habe ich den Eindruck, wir kennen uns ja nicht, aber ich habe den Eindruck, dass du auch eine starke Frau bist. Bin ich eigentlich auch. So. Aber wenn zum Beispiel ein falsches Wort fällt, da gibt's für mich, da ist das vorbei. Also wie zum Beispiel der Nicole jetzt eben gerade, wo sie da gesprochen hat. Also ein Mann könnte niemals zu mir sagen, Asja, jetzt sei mal still. Schon allein dieses Wort, sei mal still. Mhm. Das wäre für mich schon... Gut, du bist eine selbstbewusste junge Frau. Ist ja auch in Ordnung. Aber eine selbstbewusste, starke Frau, von der verlange ich auch, dass sie sich selbst auf die richtige Linie wiederbringt. Und du bist nicht auf der richtigen Linie. Ich weiß, aber das ist so ein Drang, so als wenn jemand die ganze Zeit... Oder Schmacht hat, das ist für mich schon Drang. Ich will dir sagen, wenn du Lust daran hast, du bist jetzt 26, die nächsten Jahre, deine Zeit des Jungseins... in schlechten Gefühlen zu verbringen, dann mach weiter so. Ja. Wenn du Lust hast, kein glückliches Leben zu führen die nächsten 10, 15 Jahre, dann mach weiter so. Also, aber auch wenn ich nicht so weitermache, also ich will nie jemandem die Chance geben, mich weiter kennenzulernen, weil ich weiß ganz genau, ich werde diesen Menschen das Leben zur Hölle machen. Also komplett. Asja, das ist doch alles albern. Du machst da ein Brimborium drum. Somit betonierst du jede Chance zu, dass du vielleicht wirklich wieder, dass du wirklich mal einen netten Mann kennst. Wenn du so solche Geschütze auffährst, bleibst du eine einsame Frau. Das Vertrauen ist weg. Jetzt aber mal halblang. Das Vertrauen ist weg. Ja, du bist enttäuscht worden. Wir alle sind mal enttäuscht worden. Aber da suhlt man sich auch nicht dann jahrelang in diesem Gefühl. Du zelebrierst das ja quasi. Ja. Du lieber Himmel, wenn ich das machen will, ich bin so oft in meinem Leben enttäuscht worden von Menschen, da würde ich nur darum jammern und die Welt anklagen. Nein, so geht das nicht. Ich weiß, dass es nicht so weitergeht. So. Ich kann dir jetzt auch nicht mehr sagen, Asja. Ja. Ich kann dir das Angebot machen. Wenn du merkst, dass du das irgendwie doch nicht allein auf die Reihe kriegst, dann meldest du dich nochmal bei uns. Okay. Und dann versuchen wir dir psychologisch da mal ein paar Hilfestellungen zu geben. Oder möchte ich, wenn du jetzt sagst, ich will aber jetzt mit einer Psychologin sprechen, dann gebe ich es dir natürlich auch gerne zur Verfügung, biete ich es dir an. Ich rufe mal an, was ich daraus aus dieser Situation gemacht habe. Okay, und was aus dem Gespräch geworden ist, okay, das wir geführt haben. Okay. So, du bist Frau deiner selbst. Ja. Liebe Asja, alles Gute und viel Glück wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Ja, tschüss. Hier ist Steffi. Steffi ist 60. Guten Morgen. Hallo Steffi. Ja, hallo Domian. Hallo Steffi, schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir? Und zwar bin ich in ein sehr tiefes Loch gefallen. Was ist passiert? Meine Tochter, meine älteste Tochter hat sich vor 3,5 Monaten, wollte die sich das Leben nehmen. Wie alt ist sie? 42. Ja. Und liegt seitdem im Wachkoma. Ach du lieber Gott. Was hat sie versucht? Wie hat sie versucht, sich das Leben zu nehmen? Ja, Alkohol, Drogen und Antidepressiva. Hm. Und liegt seitdem im Wachkoma. Ja. Wie ist die Prognose, die Einschätzung der Ärzte? Dass er wohl nicht mehr wach wird. Das Gehirn der, also bis zum, Entschuldige, ich bin ein bisschen... Also ist das Gehirn so irreparabel zerstört? Darmhirn wäre zerstört. Warum hat deine Tochter das gemacht? Warum? Tja, die Frage wird wohl offen bleiben, aber wahrscheinlich Existenzängste. Hatte sie eine Familie? Hat sie eine Familie? Sie hatte eine Tochter. Wie alt? 21. Ja. Da hatte sie aber ein Jahr keinen Kontakt dazu. Und dann der letzte Freund, den hatte sie 4 Monate. Ich meine, ich gebe ihm auch ein bisschen die Schuld. Okay, aber noch weiß ich nicht, was los ist. Existenzängste, sagst du, weil sie hat keine Arbeit, kein Geld? Ängste, ja, Existenzängste. Sie sagte nur mal zu mir, Mama, ich war noch nie so geputzt. Ne? Und was heißt das, so geputzt? Geputzt heißt so wenig Geld. Ach so. Hatte sie denn einen Job? Sie hat sehr viel getrunken dann auch. Ja. War sie berufstätig? Ja. Was hat sie gemacht? Domina. Ach so. Was hast du jetzt mit so einem Zögern gesagt? Schämst du dich? Nein. Wir haben da offen drüber gesprochen, um Gottes Willen. Hm. Weil, erstmal, sie war eine bildhübsche Frau und, aber dieses, das im Wachkoma, das ist sowas von grauenvoll. Also, sie war Domina. Das heißt, wie lange hat sie das schon gemacht? Wie lange hat sie das jetzt so gemacht? 12 Jahre. Mhm. Wenn man da ein bisschen haushaltet, kann man da bestimmt viel Geld verdienen, oder? Ja, sicher. Nun gut, sie hatte auch jetzt noch eine Krankheit gehabt und Morbus Crohn. Also eine schwere Darmerkrankung? Ja, richtig. Mhm. Und lag auch oft im Krankenhaus. Also und sie war offensichtlich... Die letzten vier, fünf Monate... dann hat sie auch nicht so viel gearbeitet und weil sie wollte eigentlich was anderes dann machen. Was wollte sie denn machen? Sie wollte sich selbstständig machen, sagen wir mal jetzt mit Blumen oder im Kosmetikbereich. Mhm. Aber das hat offensichtlich dann nicht so funktioniert, weil das Geld nicht da war. Richtig. Also sie war eine körperlich und sie hat es aber so nicht anmerken lassen, dass sie finanziell so geputzt war. Mhm. Ja, hat auch ihren Lebensstandard nicht runtergeschraubt. Das heißt, das so richtig, sie hat es zwar zu dir gesagt, aber hast du es vielleicht gar nicht richtig geglaubt? Oder hast du es ihr schon geglaubt? Ja, nicht so richtig geglaubt. Mhm. Nicht so richtig geglaubt. Okay, aber neben der finanziellen Sorge muss ja auch nur eine seelische Angeschlagenheit da gewesen sein. Eine große, wenn man sowas macht. Man muss sich das ja immer wieder mal vorstellen. Wir haben es ja gerade beim ersten Anrufer auch gehört. Wenn ein Mensch das tut, ist er am Ende angelangt. Ja. Dann hat man alles aufgegeben an Hoffnung. Ich habe nie geglaubt. Also, dass die irgendwie was derartiges macht oder. Wer hat sie denn gefunden? Eine Freundin, die hat mich angerufen. Ja. Und zwar war das, ich gucke ja auch jeden Tag deine Sendung und das war danach und die sagte, Steffi sagte, ich habe eine Mail bekommen, aber schon um 9 Uhr. Mhm. Aber die ließ mir jetzt keine Ruhe. Ne? Und die rief mich aber erst um 1:30 so an. Mhm. Ja, hätte die mich schon früher angerufen, dann hätte ich gesagt, pass auf, du hast einen Schlüssel, fahr hin, geh hin, gucken. Was stand denn in der Mail drin? Dass sie sich halt bedankt für die Freundschaft. Ach so. Ne? Also eine Verabschiedungsmail. Ja, also wahrscheinlich so. Das hat die Frau nicht richtig ernst genommen, offensichtlich. Nee. Nee. Das heißt, wenn man sie früher gefunden hätte, hätte man vielleicht noch was machen können. Richtig, richtig. Mhm. Na, und dann, wie gesagt, dann habe ich gesagt zu ihr, fahr direkt hin. Ich bin dann auch mit dem Taxi dann dahin gefahren, weil sie wohnt in der Nähe von meiner Tochter. Mhm. Und dann habt ihr beide sie gefunden? Und ja, ich war da noch nicht da. Also ich bin dann zum Krankenhaus gefahren direkt. Ne? Ach so, also die andere Frau war zuerst da und dann lief dann das Ganze alles an. Jetzt liegt deine Tochter auf einer Intensivstation wahrscheinlich irgendwo. Ja, sie ist jetzt quasi schon in einem Pflegeheim. Oder im Pflegeheim nach 3,5 Monaten. Ja. Naja. Ja. Wie ist das für dich, wenn du da in das Zimmer kommst und siehst deine Tochter im Wachkoma und weißt, dass es nie eine... Ich war, sagen wir mal, 3 Monate, jeden Tag bin ich dahin gefahren. Jetzt alle 2 Tage, weil ich wollte eigentlich erst einmal in der Woche, aber das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Ja. Wenn du da bist, sprichst du mit ihr? Ja. Ja. Hat sie die Augen zu? Nein, sie hat auch die Augen auf. Aber reagiert nicht? Rollt die Augen. Nein, keine Reaktion. Ne? Wird sie künstlich ernährt? Ja. Ja. Sie hat so eine Magensonde, ne? Wenn du dieses Bild siehst und den Anblick, hast du da, denkst du da manchmal... Vorher, wie meine Tochter vorher aussah, war bildhübsch, schlank, ja. Und wenn man jetzt so hinkommt und man sieht sie, dann ist es, als ob man eine alte Frau da liegen sieht, ja. Denkst du manchmal, wenn du sie so siehst, dass es für sie eine größere Gnade wäre, wenn sie sterben würde? Auf alle Fälle. Mhm. Auf alle Fälle, weil so wollte meine Tochter nie leben. Mhm. Nie. Mhm. Hat sie eine Patientenverfügung? Nein. Und sie atmet ja auch selbstständig, ne? Mhm. Sie wird ja jetzt nicht künstlich beatmet oder so. Ja, ja, ja. Was für ein Drama und was für ein schwerer Unglück in eurer Familie. Bitte ich dich vielleicht, wenn jemand das hört und auch in so einer Lage ist, weil mir geht es sehr schlecht. Also ich komme aus diesem Loch, ich komme da einfach nicht mehr raus. Mhm. Das glaube ich. Jetzt habe ich gerade gar nicht gefragt, gibt es noch andere Kinder, die du hast? Also hat sie Geschwister? Ja, ich habe noch 3 Kinder. Ja. Jüngste Tochter, die lebt ja bei mir. Und mein Sohn, der wohnt im Nebenhaus. Kümmern die sich dann auch ein bisschen, oder? Ja. Also meine jüngste Tochter ist eine ganz, ganz große Stütze für mich. Und lebt dein Mann noch? Ich bin geschieden. Du bist geschieden, ach so. Also das managst du alleine alles mit den Kindern. Ja. Dennoch, die Stütze ist da durch die Kinder, aber dennoch ist es natürlich für dich eine Katastrophe, was da passiert ist. Richtig. Ja. Richtig. Also... Die Hoffnung ist, auch in deinem Fall jetzt, dass du über uns andere Leute findest, die ähnliche Situationen erlebt haben oder gerade erleben. Ja, ich komme einfach nicht, ich kriege hier Heulkrämpfe, dann will ich mal wieder denke ich, es muss ja weitergehen und so weiter. Aber ich komme aus diesem Loch nicht mehr raus. Mhm. Ja. Und ich meine, ich habe meiner Tochter ihre Hunde, die habe ich auch noch bei mir. Und gibt es bei dir, ich habe das Michael vorhin ja auch gefragt, gibt es bei dir auch Momente, dass du dir Vorwürfe machst, dass du nicht genug gefragt und beobachtet hast? Nein, eigentlich nicht, weil meine Tochter war eigentlich eine starke Frau. Mhm. Habe ich immer gedacht. Sie war eine gute Schauspielerin. Sie hat alle was vorgespielt. Ja, wahrscheinlich eine perfekte, ne? Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ne? Steffi, wir machen es so, wenn sich jemand meldet und in ähnlicher Situation ist, stellen wir gerne den Kontakt her. Ich möchte dir aber auch auf jeden Fall noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ja. Ne, das fände ich, glaube ich, ganz gut und wäre sicher auch hilfreich. Ja, denn ich weiß also im Moment selber nicht mehr, was ich noch machen kann. Mhm. Ich meine, ich habe ja alles versucht, was man machen kann und bin auch für meine Tochter da und werde auch da sein. Ja, wirklich. Ich stehe manchmal bei ihr vorm Bett und sage, oh lieber Gott, entweder lass sie wieder wach werden, ja, auch wenn sie wie eine Dreijährige ist, mhm. das wäre mir so egal, mhm. ja, oder nimm sie zu dir. Mhm. Erlöse sie endlich, mhm. damit sie erlöst ist. Denn so das Liegen da, das ist... Ganz schlimm ist das. Also so dünn und, mhm. und so abgebaut... Also ist in diesem Fall darüber gesprochen worden, wie lange man zum Beispiel die künstliche Ernährung durchführt? Ja, das wird wohl immer sein, so. Ne? Wenn du sagen würdest, du möchtest das nicht mehr, dann wäre das kompliziert. Ja, weil sie ja keine Patientenverfügung hat. Genau. Mhm. Und sie hat ja jetzt auch noch einen Betreuer. Mhm. Ja. Mhm. Ne, und also, dass sich das vollkommen vollkommen fertig macht, kann jeder Mensch verstehen. Ich weiß ja auch nicht, wie lange, ne? Mhm. Weil sie ist ja, die sagen ja auch, die ist ja noch jung. Mhm. Mhm. Ja? Ist ja erst 42 Jahre. Ja. So, und es kann möglich sein, dass sie vielleicht noch 10 Jahre so liegt. Mhm. Oder, aber das ist ja grauenvoll. Ja, das ist grauenvoll. Das sehe ich genauso. Das sehe ich wirklich ganz genauso. Steffi, wir machen Folgendes. Wir melden uns bei dir, wenn wir was erfahren. Und sehr gerne. Und ansonsten möchte ich dich bitten, auch aufzulegen jetzt. Und die Anja meldet sich gleich bei dir. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir und deiner Familie, Anja. Steffi, entschuldige bitte. Die Anja ruft dich gleich an. Entschuldige. Dankeschön. Und deine Sendung gucke ich jeden Tag. Die ist wirklich toll. Vielen Dank, Steffi. Alles Gute wünsche ich. Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Und hier ist Ulrike. Die ist 50. Guten Morgen, Ulrike. Da sollte ich auch mal drücken, wenn ich Ulrike auch anspreche. Hallo, Ulrike. Hallo. Nee. Ulrike, hi. Hi. Da bist du. Da habe ich, glaube ich, was falsch gemacht. Jetzt hier, entschuldige. Ulrike, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Um meinen Mann und meine Kinder. Ja, was ist genau da los? Mein Mann hat meinen Kindern und dessen Freundin Sex angeboten für Geld. Deinen Kindern? Wie viele Kinder sind das? Zwei. Zwei. Wie alt? 27 und 24. Mädels. Ja. Und dein Mann hat jetzt den Mein zweiter Mann. Ach, dein zweiter Mann, also nicht der Vater der Kinder. Nein. Der zweite Mann hat diesen erwachsenen jungen Frauen Sex für Geld angeboten. Ja. Und auch noch die Freundin mit reinziehen wollen. Auch, genau, die auch. Mhm. Wann war das? Vor zwei Jahren. Wie genau? Beschreib mal, wie genau? Per SMS, ja, der hat ihn angeboten, willst du mit mir schlafen, du bekommst Geld dafür. Da warst du natürlich mit diesem Mann schon zusammen. Na klar, da war ich schon mit ihm. Schon lange zusammen? Zwei Jahre verheiratet. Und wie haben deine Töchter reagiert darauf? Mit, nein, das wollen wir nicht. Und wir erzählen es auch meiner Mutter nicht, weil wir sie damit verletzen. Aber du weißt es nun trotzdem. Ja, natürlich weiß ich es. Ich habe lange gebohrt, weil ich wusste, ich habe gemerkt, dass meine Kinder sich anders verhalten haben als sonst. Und dann habe ich ganz lange nachgebohrt und dann hat meine jüngste Tochter mir das erzählt. Wann hat sie es dir erzählt? Mhm. Wann? Das Ganze ist jetzt zwei Jahre ist es jetzt her. Und Ach so, dass sie es dir erzählt haben, ist auch schon zwei Jahre her. Ja, das ist auch schon zwei Jahre her. Aber ich persönlich werde da nicht mit fertig. Ist denn dann dein Mann nochmal an die Mädels herangetreten? Oder? Danach nicht mehr, nein. Aber die kommen doch sicher zu euch nach Hause zu Besuch? Nur dann, wenn er nicht da ist. Ach so. Nur dann, wenn er nicht da ist. Hast du denn mit ihm darüber auch mal gesprochen? Ja. Und was sagt er? Zuerst wollte er sich trennen und dann, Er wollte sich trennen. Weil ich denke, ich hatte das Gefühl, als wenn ich an der ganzen Geschichte schuld wäre. Und wie hat er versucht, dir diese Schuld zuzuschieben? Indem er mir ganz einfach, weil zu der Zeit war er auf Montage in Köln am Arbeiten, und da hat er mir einfach eine SMS geschrieben, wo dann drin stand, ich habe keinen Bock mehr oder ich habe keine Lust mehr, ich möchte die Scheidung. Mhm. Und wie hast du darauf reagiert? Dann habe ich ihn wieder angerufen und dann ist er dann auch das Wochenende nach Hause gekommen und habe lange versucht, mit ihm zu reden und er hat es dann auch zugegeben und hat dann aber auch gesagt, er wüsste nicht, was ihn da geritten hat und es würde ihn alles sehr leid tun und das war's eigentlich. Glaubst du ihm diese Entschuldigung und dieses Leid? Nein. Wie ist denn die Stimmung zwischen euch so jetzt in den letzten 2 Jahren gewesen danach? Gespalten. Gespalten, ich glaube ihn immer noch nicht. Ich sag dir mal ganz spontan so aus dem Lameng heraus, wie wir in Köln sagen, ich glaube dem auch nicht. Nee, ich glaube es auch nicht. Wenn der so etwas Ungeheuerliches macht, der will mit deinen Töchtern Sex haben und die bezahlen dafür. Das muss man sich aber vorstellen. Nicht sie sollen bezahlen. Nein, er wollte, ja, ist klar. Ja, Entschuldigung, habe ich falsch ausgedrückt. Das ist ja ungeheuerlich, ist das ja. Mhm. Dann kannst du mir nicht erzählen, dass der nicht irgendwo anders auch seinen Sex sucht. Ganz genau, das denke ich, weil wir zwischenzeitlich schon fast ein Jahr keinen Sex mehr hatten. Ich bin wirklich fassungslos darüber. Ich bin übrigens auch etwas fassungslos, dass deine Töchter dir das nicht sofort erzählt haben. Ich finde, sie hätten... Sie wollten mich nicht verletzen. Nein, als Quatsch. Die hätten die Pflicht gehabt, dich sofort zu informieren und dich zu warnen vor diesem Kerl, was der macht. Ja. Das ist ja keine Verletzung, das ist ja ein normaler Fall, dass man dann die Mutter informiert. Nun gut, das ist jetzt nicht passiert, du weißt es sowieso. Warum bist du mit dem noch zusammen? Sag's mir. Ich weiß es nicht. Denk nach, Mensch. Ich weiß es nicht, weil ich liebe ihn. Was liebst du denn an dem? Im Prinzip alles. Aber ich denke immer darüber nach, ich habe durch ihn minimal 10% von 100% Kontakt zu den Kindern. Meine Kinder kommen nicht mehr, wenn er da ist. Ja, das heißt also, er hat dir den Kontakt zerstört zu den Kindern. Ganz klar. Ich liebe alles an dem. Was ist denn so liebenswert an dem? Im Prinzip alles. Ja, was denn? Sag mal ein Beispiel. Ist die Art und Weise, wie er ist, wie er sich gibt, er ist da. Aber ist er zärtlich zu dir? Nein. Nein. Ist er ehrlich zu dir? Das weiß ich nicht. Habt ihr Sex miteinander? Nein. Ja, so. Mensch. 3 große Bereiche, die du verneinst. Oder zumindest bei der Frage, ist er ehrlich, sagst du, ich weiß es nicht. Und dann sagst du, ich liebe den? Wenn ich niemanden liebe, sind diese Fragen ganz klar anders zu beantworten. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Bist du abhängig von dem Mann? Finanziell? Nein. Nee. Eigentlich schon. Ich habe zwar auch einen Job, aber nur einen 400-Euro-Job. Er ist selbstständig. Ja, aber du kämst zur Not über die Runden. Glaube ich eher weniger, aber wenn es sein müsste, auch das. Du bist ja voller Misstrauen, ne? Was ihn anbelangt. Absolut. Zu Recht. Absolut. Weißt du, eigentlich finde ich, nur in Anführungszeichen, das, was er mit deinen Töchtern gemacht hat, wäre für mich schon ein absoluter Grund, sich zu trennen. Ja. Ja, ich weiß. Ein absoluter Grund. Da würde ich gar nicht mehr weiter diskutieren. Da kann er mir 10-mal sagen, das tut mir leid, dieser Typ wäre für mich komplett unten durch. Gestorben. Ja, für immer. Schluss aus, raus aus meinem Leben. Nur sagen und tun ist ein himmelweiter Unterschied. Mhm. Ja, aber du musst es ja immer wieder mal vor Augen führen. Er hat was für eine Beleidigung und Verletzung deiner Töchter und was für eine Beleidigung und Verletzung dir gegenüber, was er da gemacht hat. Richtig. Und wie gesagt, ich bin fast sicher, dass der sich massenweise, dutzendweise den Sex woanders holt, wenn er schon an deine Töchter rangeht. Keine Frage, das weiß ich, das denke ich. Ich denke das ganz einfach. Trennung. Weg? Ja, weg. Du bist doch nicht froh in dieser Beziehung. Nein, absolut. Du bist nicht froh, du bist nicht zufrieden, geschweige denn glücklich. Ja, warum bleibt man dann bei einem Menschen noch? Das ist doch alles nur qualvoll. Da hast du doch ein schönes Qualvoll? Leben. Qualvoll ist gar kein Ausdruck. So sagst du es sogar? Ja, so sage ich es. Ulrike. Ich weiß das. Ulrike, den Strich zu ziehen, das ist wahnsinnig schwer. Ja, aber das war jetzt für mich aber der Hammersatz gerade. Qualvoll ist gar kein Ausdruck. Siehst du, wie absurd das klingt, wenn du mir noch ein paar Minuten vorher sagst, ich liebe alles an dem? Ich weiß das. Ja. Nur dann die Geschichte zu beenden, ist ein ganz anderer Punkt. Ich weiß, dass es alles nicht einfach ist, aber du musst es halt tun. Du musst es irgendwann entscheiden, Ulrike. Die Sendung ist gleich rum. Ich muss leider Schluss machen, Ulrike, aber ich habe dir auch im Prinzip alles gesagt. Raus aus dieser Beziehung. Ich versuche es. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Henrik Hage und morgen 1 Uhr.